Was passiert im Iran? Was wollen die Demonstranten, die da zu Hunderttausenden auf die Straße gehen? Welche Chancen haben sie? Darüber will ich jetzt mit dem Filmregisseur Mohammad Farrokhmane sprechen. Er wurde in der iranischen Stadt Shiraz geboren. Er hat dort und in Hamburg Film studiert. In seinen Filmen setzt er sich immer wieder mit dem heutigen Iran auseinander. Zum Beispiel in seinem Dokumentarfilm Iran, Reich des Bösen, der 2007 herauskam. In diesen Tagen ist Mohammad Farrokhmane vor allem mit Telefonieren beschäftigt. Er redet ständig mit seinen Freunden und Bekannten im Iran über die Proteste dort. Mohammad Farrokhmane, was haben Sie denn von den Großkundgebungen heute Nachmittag gehört? Die Nachrichtenlage ist ja sehr schwierig. Was wissen Sie, was braut sich da zusammen? Ich habe gehört, dass die Anhänger von Mousavi sich in einem Kreis, also in einem Ort verabredet haben, der Wali Asr hieß, und die wollten sich eigentlich dort treffen und Richtung iranische Fernsehsender marschieren, aber die iranische Fernsehsender und auch alle Pro-Ahmadinejad-Seite haben sich auch organisiert und haben sich an den gleichen Ort verabredet und sind jetzt, glaube ich, dort auch versammelt. Und daraufhin haben sie die Anhänger von Mousavi, soweit ich weiß, sind in einem anderen Ort, haben sich versammelt. Aber allerdings, es gibt bis jetzt keine Bilder davon. Die Ahmadinejad-Anhänger, die werden jetzt gerade live im iranischen Fernsehsender live berichtet. Und wir haben auch in unseren Nachrichten gerade gehört, es gäbe die Gefahr, dass jetzt ein Exempel statuiert werden soll. Es ist von Scharfschützen die Rede. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass heute das Regime noch einmal besonders brutal zuschlägt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das hat auch Mousavi jetzt gewarnt davor, dass die Ahmadinejad-Leute sich als seine Anhänger sozusagen tarnen und sich mischen und dafür sorgen, dass es sozusagen zu Eskalation kommt. Und daraufhin werden sie die Mousavis Anhänger sozusagen angeschossen oder auch vielleicht getötet. Wie war denn vorher gestern zum Beispiel die Atmosphäre bei diesen Demonstrationen der Opposition? Ist man da tatsächlich zuversichtlich, etwas bewegen zu können jetzt, oder ist man auch ängstlich, weil ja die Reaktionen der Polizei besonders hart sind? Ja, die Reaktion der Polizei währenddessen war nicht unbedingt scharf, sondern eher danach hat sich eskaliert. Und die Demonstranten haben versucht, natürlich überhaupt nicht zu eskalieren und nicht die gegenseitige, beziehungsweise die Polizei nicht zu provozieren. Aber es hat doch sowas gegeben. Wie es genau stattgefunden hat, kann ich leider nicht dazu sagen. Das werde ich in den nächsten Tagen genau erfahren. In den Kommentaren hier bei uns heißt es dieser Tage ja oft, diese Demonstranten, vor allem in Teheran natürlich, das ist die aufgeklärte Großstadtbevölkerung, die intellektuelle und kulturelle Elite, viele Studenten sind dabei. Auf dem Land wiederum gäbe es einen viel größeren Rückhalt für Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Welche Informationen haben Sie denn? Wer sind diese Demonstranten? Also diese Demonstranten sind nicht nur Studenten. Diesmal gibt es einen großen Unterschied zu den vorherigen Demonstrationen, die es gegeben hat in den letzten 30 Jahren. Diesmal sind alle dabei und es vermischt sich in jede Bevölkerungsschicht ist dabei. Ich würde das nicht unbedingt sagen, dass Ahmadinejad beziehungsweise das Mousavis-Anhänger nur in Teheran sind auch in anderen Städten, auch in Shiraz, wo ich herkomme, mit der Stadt telefoniere ich auch. Es gibt auch dort und auch in anderen Großstädten natürlich. Ahmadinejad hat natürlich bei den Landbevölkerung und ich würde mal sagen teilweise auch nicht gebildete Menschen natürlich einen höheren Anteil Anhänger. Die habe ich auch kennengelernt. Auch im Süden von Teheran habe ich die kennengelernt, während Präsident war in den letzten 4 Jahren. Es gibt natürlich auch Ahmadinejad-Anhänger, aber ich würde sagen, die Mehrheit ist satt davon und will eine Veränderung. Es gab ja schon vor 10 Jahren Massenproteste von Studenten gegen das iranische Regime, die damals niedergeschlagen wurden. Die Proteste jetzt, haben die etwas Neues, haben die eine andere Qualität? Ja, es gibt einen großen Unterschied diesmal, und zwar, dass das nicht nur von studentischer Seite ist. Die sind, wie ich auch gerade erwähnt habe, sind auch andere Schichten dabei, weil sie sich einfach betrogen fühlen. Die haben die Hoffnung gemacht, dass sie jetzt wählen gehen und auch ihre Stimme gehört wird, aber es ist genau das Gegenteil passiert. Und sie sind wütend, die sind traurig. Ich habe Anrufe gehabt aus dem Iran, wo junge Menschen am Telefon geweint haben am nächsten Tag, als es rauskam, dass es Ahmadinejad wieder gewählt wurde. Also es ist einfach eine andere Stimmung, und der andere Unterschied, den es gibt auch, ist, dass es innerhalb von des iranischen System oder beziehungsweise Regime auch eine Spaltung gibt, und die bekämpfen sich jetzt gerade gegenseitig. Mousavi und die ganzen Kandidaten, die jetzt gewählt worden sind regimetreu gewesen, sonst konnte sich gar nicht kandidieren. Ja, man konnte heute auch lesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass dem iranischen Klerus nicht an weiteren 4 Jahren Ahmadinejad-Herrschaft gelegen sei. Es gibt ja tatsächlich einen offenen Brief der Vereinigung der theologischen Professoren des Seminars von Qom, die die Wahl von Ahmadinejad für null und nichtig erklären, während wegen der Fälschung, die es offenbar gegeben hat. Sehen Sie das denn ähnlich, weil Sie gerade die Auseinandersetzung in der Führung selbst ansprechen? Ist der Klerus gegen Ahmadinejad? Ob das gesamte Klerus gegen Ahmadinejad ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall der Chef von diesem Klerus bzw. diesem Expertenrat, der Rafsanjani, die zweitwichtigste Person nach dem islamischen Führer, der Ali Khamenei, ist auch gegen Ahmadinejad. Das ist genau der Unterschied, den ich meinte. Also das sind sozusagen jetzt schon ganz oben in der Spitze sind die Meinungen geteilt, und es findet jetzt gerade auch eine Reinigung statt. Die wollen sich gegenseitig sozusagen jetzt gerade weghaben. Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit dem Regisseur Mohammad Farouk Manisch. Er kommt aus dem Iran, lebt heute in Deutschland und beobachtet die Vorgänge natürlich dieser Tage im Iran. Weil wir gerade über die Opposition innerhalb des Regimes reden, die Zentralfigur ist ja in diesen Tagen natürlich der Präsidentschaftskandidat Mir Hossein Mousavi. Der war ja iranischer Außenminister, er war fast 8 Jahre lang Premierminister, also tatsächlich ein Insider der Macht. Ist er jetzt tatsächlich die Zentralfigur dieser Opposition innerhalb des Regimes? Jetzt gerade ist es, er hat auch, glaube ich, selber nicht damit gerechnet, aber die Menschen haben einfach keine andere Wahl. Es ist ja so, dass 4 Leute von 2000 Leute, die sich dafür beworben haben, Präsident zu werden, 4 Leute sind überhaupt hochgekommen, und die mussten auch regimetreu sein, und er ist auch regimetreu gewesen und ist auch immer noch so, wie er selber auch sagt. Von daher, er ist nur der Unterschied zwischen er und Karoubi. Die beiden versuchen einen moderaten Ton treffen und versuchen auch ein bisschen Veränderung. Also, und auf ein bisschen Veränderung, das ist die kleinste Hoffnung, die Menschen haben, durch diese beiden Personen oder vielleicht eine von denen, also Mousavi, erreichen. Und weil sie diese ein bisschen Veränderung auch nicht bekommen, darum sind sie auch sehr, sehr wütend. Und was beinhaltet dieses ein bisschen Veränderung? Welche Veränderung wollen diese Demonstranten? Diese Menschen wollen natürlich in erster Linie einen besser wirtschaftlichen Plan, weil Ahmadinejad hat unglaublich Geld bekommen in den letzten Jahren, wo der Öl unglaublich teuer war, und das haben die Menschen gar nicht mitbekommen. Im Gegensatz, die haben eine Inflation schon mittlerweile von 25%, und das kann kein Mensch so nachvollziehen, wie es überhaupt zustande kommen kann, obwohl das Land schon dreifach oder vierfach verdient hat, warum die Gelder, die er auch übrigens selber auch versprochen hat, nicht zu sehen bekommen, und das Leben ist schwerer geworden. Erste Linie natürlich Wirtschaft. Zweite Linie, in den letzten 4 Jahren sind die Künstler, sind die viele Filmemacher und alle möglichen, auch Menschen auf der Straße und auch Frauen sind sehr, sehr unterdrückt worden. Und Unterdrückung, dass sie das einfach nicht mehr haben wollen. Und außenpolitisch, dass sie sich auch isoliert wurden. Es ist ja so, dass die Iraner schon mittlerweile durch Satellitensender und auch Internet sich besser informieren können. Die merken, dass das Land nicht unbedingt in international nicht gut dasteht. Gestern war von mehreren Korrespondenten zu hören, die hier im deutschen Fernsehen zum Beispiel berichtet haben. Sie sagen, wenn dieser Konflikt weiter eskaliert in diesem Land, dann könnte auch ein Bürgerkrieg drohen. Sehen Sie diese Gefahr auch? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe wirklich nicht, dass es zu sowas kommt, weil das haben die Menschen einfach dort nicht mehr verdient, weil das war ja 30 Jahre immer wieder mal irgendwelche Kriege, iran-irakische Kriege und alles mögliche Probleme, die es gegeben hat. Ich hoffe, dass Ali Khamenei jetzt ein bisschen nachgibt und versucht, die Stimme des Volkes tatsächlich zu hören, weil alles andere würde er sich gegen das Volk stellen, und das wird natürlich so zu einer Eskalation und zu einem Bürgerkrieg führen. Die Proteste im Iran gehen weiter. Darüber habe ich mit dem Regisseur Mohammad Farrokh Manish gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke auch. Und mehr Informationen zu diesem Thema bekommen Sie in unserer Sendung Ortszeit mit mehreren Beiträgen dazu nach 17 Uhr. Deutschland.